Deine Seele ist voll Schmutz. Du kannst dir nicht vorstellen, dass es andere gut mit dir meinen. Ich hätte es wissen müssen, dass kein Zigeunermensch wirklich nach Rettung verlangt. Ich denke nicht, dass ich gerettet werden muss. Natürlich nicht. Deinesgleichen deckt das nie. Hauptmann! Ich könnte dir ein guter Freund sein, aber sei gewarnt. Auch ein schrecklicher Feind. Hochwürden! Schaffen Sie diese Zigeunerin aus der Kirche und sorgen Sie dafür, dass sie nie wieder einen Fuß hineinsetzt. Und wenn doch, sofort einsperren! Quasimodo! Meister! Quasimodo, dieses Zigeunermädchen! Sie war nett zu mir. So war sie das. Und was weißt du über Menschen und ihre Gefühle? Gefühle ich nichts. Quasimodo, hast du manchmal Gedanken? Unsaubere Gedanken? Unsaubere Gedanken? Ein Junge wie du, dessen Körper schon erwachsen ist, der Triebe und Fantasien hat, wie sie einen jungen Mann überkommen. Du musst diese Gefühle bekämpfen. Du darfst nicht wie dein Vater werden. Mein Vater, der hat... Er war schwach und du trägst seine Verderbtheit in dir. Hör mir zu, Quasimodo. Ich warne dich vor diesem Mädchen. Sie ist gefährlich. Sie ist uns aus einem einzigen Grund über den Weg gelaufen, um uns in Versuchung zu führen. Du darfst nie wieder an sie denken. Versprich es. Nie mehr an sie denken. Nein. Versprich es. Ich verspreche. Gut. Gut, gut, gut. Dann sind wir befreit von ihr. Wir stehen ganz allein, mein Junge. Du und ich gegen die Welt. Ja, Meister. Braver Junge. Jetzt läute die Glocken und schick die Stadt in den Schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht, Meister.